Überall sieht man sie heute wieder, diese Zauberer. In der Zeitung liest man sie, im Fernseher tun sie Wunder. Sogar in der Kirche wird gezaubert, wird gesagt, dass man sich Warzen wegbeten oder doch zurückschrumpeln kann. Dämonen werden ausgetrieben, Pferde kuriert, Kamine gesegnet, auf dass sie nicht abbrennen oder so gefährlich für die Umwelt sein mögen. Ja, beim amerikanischen Präsidenten sitzen die Wunderkönner und segnen und besprechen und schauen in die Zukunft. Dabei steht es schon bei den Propheten in der Schrift. Und will die Zauberer bei dir ausrotten, dass keine Zeichendeuter bei dir bleiben sollen. Und trotzdem tun sie es alle. Und alle laufen ihnen zu und recken die Hände zum Himmel und schreien und schlagen sie selber an die hohlen Köpfe. Ja, es ist schon eine finstere Zeit, wo alle diese Zauberer und Magier und Zeichendeuter wieder auf und ab gehen, weit und breit. Und auf der anderen Seite, die Wissenschaft gilt eh nichts mehr. Und wenn einer sagt, dass es das und das gibt und dass das und das nicht stimmt, dann wird er ein Ungläubiger genannt. Oder dass er zum Schluss noch in die Hölle kommen tät. Dass er dafür in die Hölle kommt, wegen seinem Glauben in die Wissenschaft. Als Ungläubiger. Der Professor Wieser hat auch gesagt, dass er sich heutzutage deswegen fürchten muss. Und dass er genau aufpasst, wen er was von seiner Wissenschaft erzählt. Am Ende könnte es nämlich sogar ein Zauberer sein. Was hat er denn für eine Wissenschaft? Wie bitte? Na, was für eine Wissenschaft? Der Professor Wieser. Ah, jetzt? Ja, der Herr Wieser, das ist ein Alchemist. Warum?